1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Donnerstagnacht, 1 Uhr. Wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute, nach unserer Themensendung gestern, haben wir heute wieder eine ganz freie Themennacht. Ihr könnt euch hier bei uns melden, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heißt Ben und Ben ist 30 Jahre alt. Guten Morgen, Ben. Ja, morgen, Jürgen, hi. Das Thema, dein Thema ist... Ja, ich habe gestern schon mal angerufen und dann war leider die Verbindung weg. Ah. Und gestern ging es ja, glaube ich, darum, irgendwie um die Attacke, vor der ich Angst habe. Genau. Genau. Ja, bei mir ist der Fall, ich habe eine ganz seltene Erkrankung. Das ist, nennt sich eine generalisierte Dystonie. Aha. Und zwar ist das eine Erkrankung, da werden die elektrischen Impulse, die an die Muskeln geleitet werden, zur Bewegung, die werden zu schnell und zu unkontrolliert abgegeben. Vom Gehirn aus. Genau, vom Gehirn aus. Ja. Und dadurch entstehen immer ganz, ganz starke Muskelkrämpfe und unwillkürliche Bewegungen. Ja. Und also, die ist auch nicht heilbar, die Krankheit. Mhm. Und jedenfalls, die habe ich mit 9 Jahren bekommen und ist dann erst mit 17 diagnostiziert worden. Mhm. Und vorher, die ganze Zeit zwischendurch, galt das als eine psychische Störung. Mhm. Und dachte, ich wollte mich einfach vielleicht dadurch im Mittelpunkt spielen und Aufmerksamkeit erregen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie war das damals, als du da Jugendlicher und Kind warst? Bekamst du dann immer wieder und ganz oft diese Muskelkrämpfe und hast dich zu Boden geworfen oder wie kann man sich das vorstellen? Das hat langsam angefangen, einfach, dass eines Bein sich so versteift hat beim Laufen, mhm, und dann ist das quasi so von unten nach oben in den Körper hochgewandert. Irgendwie, also Stück für Stück immer schlimmer geworden, bis es dann letztendlich so war, dass ich meinen gesamten Körper überhaupt nicht mehr kontrollieren konnte. Was heißt nicht kontrollieren konnte? Überhaupt nicht. Also ich konnte keine willkürlichen Bewegungen mehr machen. Ja. Und mein Körper hat sich quasi bewegt, gezuckt, gekrampft, völlig wie er wollte, ohne dass ich Und das war permanent so, oder nur bei bestimmten Anfällen? Nee, das war permanent so. Die Uhr. So, dann hat man mit 17 hat man das dann endgültig endlich diagnostiziert. Richtig, genau. Nur war gestern ja das Thema, ich habe Angst vor diesem Tag. Genau. Vor welchem Tag hast du Angst? Jetzt wahrscheinlich vor dem 24. Februar, denn da werde ich operiert. Aber der eigentliche Grund, bevor ich die Angst habe, ist die, dass ich nämlich mit 18 schon mal operiert wurde. Mhm. Und zwar mit einer sogenannten tiefen Hirnstimulation. Ja. Und was ist ein Verfahren? Da werden einem 2 Elektroden ins Gehirn implantiert. Und zwar genau an oder in die Hirnregion, von der diese überschüssige und unkontrolliert abgegebenen elektrischen Impulse ausgehen. Das heißt, da kommen kleine Metallgegenstände, werden ins Gehirn eingepflanzt. Genau. Ja. Und diese sind verbunden mit jeweils einem Kabel, was dann unter der Haut herunterläuft, zu jeweils einer Batterie, oder man spricht davon von einem Impulsgeber. Und wo verlaufen diese Kabel und wo ist die Batterie? Die Batterie, die wird unterm Schlüsselbein und unter dem Brustmuskel implantiert. Mhm. Und von dort aus geht ein Kabel unter der Haut hoch bis ins Gehirn rein. Mhm. Sieht man das Kabel, wenn du mit nacktem Oberkörper sitzt? Ja, das kann man sehen. Und also, man sieht auch die Batterien, die schimmern so ein bisschen durch die Haut durch. Ja, und diese Batterie hat jetzt, die du damals eingepflanzt bekommen hast, hat bis jetzt gehalten und du musst... Nee. Die muss man im Abstand so von 3 Jahren immer ungefähr austauschen. Ah ja, wobei wahrscheinlich das Austauschen der Batterie nicht ein so großer Eingriff ist. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Das ist ganz minimalinvasiv. Das dauert so 20 Minuten. Mhm. Und lass mich noch fragen, damit ich das auch richtig verstehe. Ja. Das heißt, nachdem man dir diese Elektroden eingepflanzt hat ins Gehirn, ging es dir gut oder sogar perfekt gut? Perfekt. Perfekt, also wie ein gesunder Mann. Richtig, das war damals unglaublich. Wie gesagt, ich habe Aktien gemacht. Ja. Da war es eben nur so, dass ich der Erste oder beziehungsweise der Zweite in ganz Europa war, bei dem man dieses Verfahren angewandt hat. Verstehe. Ja. Daher wusste man im Grunde überhaupt nicht, was passiert. Also warst ein bisschen ein Versuchskaninchen und es hat Gott sei Dank geklappt. Richtig, das war ein rein experimentelles Verfahren. Ja. Nur ist es eben so, die OP ist sehr unangenehm. Das hat damals bis zu 16 Stunden gedauert. Am Gehirn und die OP. Genau, und zwar eben auch bei vollem Bewusstsein. Ne? Also ohne Vollnarkose. Ach, bei vollem ich muss immer so nachmachen, weil die Leitung wieder nicht dolle ist. Ich verstehe dich gar nicht so sehr gut. Ja, also, klar. Bei vollem Bewusstsein. Ja, genau, das haben wir bewusst. Das heißt, man kriegt wirklich alles mit, wie der Kopf dann aufgebohrt wird und wie diese Geräte ins Gehirn implantiert werden und das ist schon, ja. Wurden damals bei vollem Bewusstsein, während dann das Gehirn geöffnet war oder die Schädeldecke geöffnet war, auch so Versuche gemacht, dass die da oben irgendwas stimuliert haben und dann hast du gezuckt an der Stelle und sowas. Genau. Das schon. Ja, beispielsweise dann konnte ich auf einmal nicht mehr sehen. Ja? Und dann habe ich gesagt, hier, da ist irgendwas verkehrt, ich sehe nichts mehr. Und dann wussten die, okay, da sind wir da falsch, dann müssen wir woanders hin. Ja? So, jetzt wirst du am 24.02. wieder operiert am Gehirn. Warum wirst du jetzt wieder am Gehirn operiert? Weil, und das ist eben das Doofe, bei einem minimalen Austausch der Batterie, der stattgefunden hat, dieses Kabel beschädigt wurde. Ja? Also auf jetzt mal sehr laienhaft gesagt, da hat jemand zu sehr am Kabel gezogen hier unten. Und oben ist es ein bisschen verrutscht oder locker geworden. Richtig, genau. Ah, ich verstehe. Und das muss dann auch wieder bei vollem Bewusstsein gemacht werden. Es muss die Schädeldecke geöffnet werden und es muss alles neu installiert werden. Richtig. Und meine Angst ist nun eben, da ich, wie gesagt, einer der Ersten war und auch als der bestgeworbenste Fall gelte, du musst dir vorstellen, ich bin da vor der OP, da überhaupt nichts drin. Ich konnte nicht mehr sprechen, ich konnte nicht essen, nicht trinken selber. Ich lag den ganzen Tag nur auf einer Bettdecke und habe vor mich umgekrampft. Ja? Und so schlimm war es da zum Schluss gewesen, bevor du operiert wurdest? Genau, so schlimm. Es war überhaupt nichts. Ich habe mich den ganzen Tag nur auf einer Decke geräkelt, wie so ein Fisch auf dem Trockenen und hatte da bis zu 75 Milligramm Valium intus, ja. Um mich irgendwie ruhig zu stellen, damit ich irgendwie gar nicht ersticke. Hast du jetzt die Angst? Hast du jetzt die Angst, dass diese Operation fehlschlagen könnte und du wieder in diesen Zustand zurückfällst? Ja. Aber ich vermute mal, du hast ja nun wahrscheinlich Top-Spezialisten an deiner Seite. Ja, das Problem ist, dass in dem Gehirn durch diese Stimulation und auch durch die Elektrode, dass da Vernarbungen entstehen. Und man hat sich immer gefragt, warum es denn bei mir so toll geklappt hat. Denn es war wirklich so, dass ich ein Jahr nach der Operation damals komplett symptomfrei war. Und als das dann publik wurde, mit mir das Ganze, dann ging das los. Dann hat man gesagt, gut, das machen wir jetzt auch bei Parkinson oder bei Tourette oder mittlerweile auch bei Zwangserkrankung. Da war ich so wieder Meilenstein und das hat zu mir in Rollen gebracht. Ja. Aber es ist bei dieser Erkrankung, die ich habe, kein Patient nur annähernd so gut geworden wie ich. Ach so, deshalb ist die Sorge bei dir. Wenn vielleicht nicht ein Rückfall wieder in den ganz schlimmsten Zustand, aber dass es nicht wieder so gut ist wie beim ersten Mal. Genau. Das kann ich verstehen, ja. Ja, und weil man eben sagt, ich habe einfach dieses riesige Glück gehabt, dass man wirklich bei mir dieses haargenau dieses Hirnareal getroffen hat. Operiert dich denn jetzt wieder derselbe Professor? Nein, der das damals gemacht hat, der macht das gar nicht mehr. Aber du hast in den jetzigen Chirurgen auch 100% Vertrauen? Nein, überhaupt nicht. Nein? Gar nicht. Warum gar nicht? Weil als diese Batterie ausgetauscht werden sollte, hat dieser Arzt sich das angeguckt und sagte auf einmal, mir gefällt das Kabel aber nicht. Oder mir gefällt nicht, wie das Kabel verlegt ist. Und dann habe ich gesagt, wieso denn nicht? Und dann sagte er, ja, so wie das jetzt verlegt ist, das sei nicht dein Stil. Und dann habe ich gesagt, das ist mir aber relativ egal. Ich habe damit jetzt 11 Jahre wunderbar gelebt und nie Probleme gehabt. Warum sollte man das jetzt verändern? Hat der das denn auch verursacht? Hat der denn an dem Kabel rumgezogen? Ja. Aber das verstehe ich dann nicht, Ben. Wenn, dann ist ja doch ein großer Vertrauensriss da entstanden zwischen dir und dem Arzt. Gibt es keinen anderen Arzt, bei dem du das machen könntest lassen? Es gibt keinen, die so anerkannt sind. Dieser Arzt, das sind die Ärzte, oder der Arzt, der ständig irgendwie in den Medien ist, der wofür immer geworben wird, etc. Und Der das damals gemacht hat, den kannst du nicht nochmal aufsuchen, dass der es vielleicht bei dir nochmal machen würde? Nee, habe ich schon probiert. Der macht das nicht mehr. Überhaupt nicht. Der hat das auch nur bei 2 Patienten gemacht, bei mir und bei einem anderen und danach nicht mehr. Danach wurde ihm die ganze Sache zu heiß und dachte, und damals galt das eben auch als sehr, sehr gefährlich und hat das dann abgegeben. Ja, so, es ist jetzt am 24. Das ist ja nicht mehr lange hin. Also da kann ich deine Sorge natürlich verstehen. Andererseits, wenn du sagst, dass dieser Mann schon sehr viele Operationen auch in ähnlicher Weise durchgeführt hat, kann man ja wiederum auch Vertrauen in ihn haben. Ja, klar. Und das sollte man sich vielleicht auch dann immer vor Augen führen, dass er schon viele erfolgreiche Sachen gemacht hat. Ja, aber man muss sich eben auch vorstellen, wie es jetzt beim letzten Mal war, ne? Bei diesem einfachen Schrittmacher-Austausch, dass so ein minimalinvasiver Eingriff ist im Vergleich jetzt zu dieser OP, und wirklich erst dachte, dass sei nicht dein Stil, wie das Kabel verlegt ist. Also ich will mal so sagen, wenn da so eine Irritation da ist, würde ich mir das aber wirklich da nochmal ein bisschen überlegen und vielleicht doch nochmal rumforschen, es vielleicht sogar im Ausland machen zu lassen. Ich werde erstmal leider unser Gespräch abbrechen müssen, weil die Leitung doch sehr schlecht ist und das sehr, ich glaube, auch für die Zuschauer und Zuhörer anstrengend ist, zuzuhören. Ich wünsche dir auf jeden Fall, Ben, wie auch immer du dich jetzt entscheidest, dass das wieder so gut läuft wie vorher. Natürlich, von ganzem Herzen wünsche ich es dir. Aber wenn du solche Bedenken... Kann ich das nochmal zurückrufen oder so? Ich weiß nicht. Denn ich habe so Angst davor, vor dieser OP. Ja. Und wollte eigentlich irgendwie, keine Ahnung, mal wissen, ob man mir die ein bisschen nehmen kann. Ja, auf jeden Fall. Das biete ich dir sehr, sehr gerne an. Das würde ich gleich nochmal anrufen. Und dann können wir vielleicht im Hintergrund auch nochmal überlegen, ob da vielleicht eine Verschiebung doch nicht klüger wäre oder... Wie gesagt, ins Ausland zu gehen, kann ja nicht sein, dass das nur in Deutschland gemacht werden kann. Also, wir melden uns gleich bei dir nochmal und alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Danke dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Erik. Erik ist 25. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Erik. Das ist eine gute Leitung. Dich verstehe ich gut. Ja. Um was geht's bei dir, Erik? Bei mir geht es um, das ist eine komplizierte Geschichte. Es geht um meine Ex-Verlobte. Und alles fing halt im November an, letzten Jahres. Da hat sie sich plötzlich von mir getrennt. Nach wie langer Zeit? Nach 2 Jahren. Mhm. Also wir waren 2 Jahre zusammen, haben auch in der Zeit zusammen gewohnt. Ungefähr nach einem halben Jahr haben wir halt die Verlobung bekannt gegeben. Und im November hat sie halt plötzlich mit mir Schluss gemacht und gesagt, dass ich zu eifersüchtig bin und was halt der Grund war für die Trennung. Stimmt das? Ich war schon relativ eifersüchtig, aber das war halt meines Wissens jetzt nicht der Grund dafür. Ah ja, sag mal ein paar Stichworte zu deiner Eifersucht. Also ich habe schon... Wie immer, hat die sich gezeigt? Ja, ich habe halt immer ein bisschen nachspioniert. Was heißt geguckt, das konkret? Ich habe halt immer, wenn sie telefoniert hat, immer zwischendurch zugehört, was mit wem sie telefoniert hat. Und hast du im Handy geschnüffelt? Das habe ich halt, das ist nämlich der Grund für die Trennung gewesen. Also ich habe jemanden angerufen, also er hat vorher in ihr Handy geguckt, hat mir eine Nummer rausgeschrieben und denjenigen habe ich dann auch angerufen. Mhm. Und das war halt der Grund für die Trennung. Und dann habe ich auch sowas gemacht wie in E-Mails rumgestöbert und sowas. Ja. Bist du denn irgendwann mal fündig geworden, dass deine Eifersucht begründet war? Ja, das ist ja jetzt die Sache. Also das ist ja das Krasse, was ich dann also jetzt im Nachhinein rausgefunden habe. Wir haben ja halt immer noch zusammen gewohnt. Wir haben immer noch die Wohnung zusammen, mittlerweile noch. Und da habe ich dann halt ein paar Sachen gesehen, die mich dann wirklich geschockt haben. Und was denn? Also dann habe ich eine Nachricht gelesen in ihren E-Mails, das war dann anscheinend, hat sich so angehört, wie dass sie einen neuen Lover hat und so weiter. Mhm. Dann stand da ein Wort, das ich nicht verstanden habe. Da dachte ich, oh, ist das eine Fremdsprache oder so. Dann habe ich das mal bei Google eingegeben und dann hat sich herausgestellt, Wie hieß denn das Wort? Wie heißt das Wort denn? Ja, das ist jetzt zu genau, dann wird man sofort wissen, wo so, das ist. Achso, okay. Mhm. Dann hab ich herausgefunden, dass dieses Wort eigentlich ein Name von einem Bordell ist. Oh. Also, genau. Also das, also ein richtiger Amüsierbetrieb. Also dann habe ich da mal schön draufgeklickt und geguckt. Und dann stand da eine Rubrik, die Mädchen, habe ich draufgeklickt und dann war ihr Name halt so geschrieben, halt wie in Anagramm, also zwei Buchstaben verdreht. Ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, naja. Aber. Und war da ein Bild auch zu da? Genau, da stand dann auch die Galerie und dann waren da, weiß ich nicht, 100 Fotos oder so. Mhm. Und da ist sie eindeutig drauf zu erkennen. Also ich erkenne ihre Anziehsachen, ich erkenne, also ihr Gesicht ist zensiert, aber ich erkenne ihre Anziehsachen, ich erkenne das heißt, Schuhe, die wir gemeinsam in Urlaub gekauft haben. Das heißt, sie hat als Prostituierte gearbeitet. Ja, davon gehe ich jetzt aus. Und dann habe ich gesehen, dass man von der Seite auch noch auf Foren weitergeleitet wurde, halt für Leute, die sich dann die Erfahrungen austauschen und halt miteinander besprechen, wie diejenige war und irgendwelche Tipps geben. Und dann habe ich halt mal so nachgeforscht und meine Freundin war von Juni bis Oktober im Ausland und dann stand in einem Forum zum Beispiel, ist gerade nicht in Deutschland, aber wir kennen sie ja und sie kommt im Oktober wieder. Komischerweise kam meine Freundin dann auch im Oktober wieder und kurz darauf habe ich dann auch in dem Forum weitergesehen, dass dann wieder über ihr was geschrieben wurde und dann haben dann naja, da musste doch gar nicht mehr weiter geforscht werden. Da war es doch klar, dass sie es ist, oder nicht? Ja, genau. Also ja und also die haben dann auch Sachen beschrieben, was sie da gemacht haben und ähnliche Dinge und halt viele Sachen, die ich dann auch wiedererkannt habe. Und auch im sexuellen Sinne oder was? Genau, also sowas. Und also die Freier haben beschrieben, wie sie bei ihrer Arbeit ist und du hast das wiedererkannt, ja. Wie es in eurem intimen Leben auch war. Genau, so war das. Und vor allem das Krasseste ist, also sie ist total nicht dieser Typ, das wird man niemals von ihr denken. Sie ist total der unschuldige, liebenswerte Typ. Also so, sie würde also nie auffallen, dass sie irgendwie... Okay, so, jetzt hast du es rausgekriegt. Da ist ja das Erste, was man dann macht als Freund, als Verlobter. Man konfrontiert die Freundin mit der neuen Erkenntnis. Hast du was getan? Das ist die Sache, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Warum nicht? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Also Moment, jetzt muss ich mir den Zeitablauf. Bis November wart ihr zusammen. Genau. Und hat sie Schluss gemacht? Sie hat Schluss gemacht wegen meiner Spionage halt, weil ich gehe davon aus, weil sie da fürchtet hat, dass ich das in kürzester Zeit dann demnächst. Also da gab es ja ein Gespräch. Da sitzt die Freundin vor dir und sagt, ich mach Schluss, weil du mir zu sehr auf die Nerven gehst mit deinem Rumschnüffeln. Genau. Und da machst du nicht den Mund auf und sagst, ja, genau, ich habe rumgeschnüffelt und habe das und das gesehen. Ja, die Sache ist die, ich habe vor 2 Wochen das erst herausgefunden. Ach so, das war mir jetzt nicht klar. Ja. Das war mir nicht klar. Genau, also genau, das wollte ich noch sagen. Also ich war dann jetzt von November bis jetzt haben wir Februar, also habe immer noch mir Hoffnungen gemacht und immer gesagt, ja, das wird ja noch. Und sie hat mir auch immer gesagt, ja, du besserst dich schon, du sammelst schon Punkte wieder. Achso, ihr seid in Kontakt noch. Ja, genau. Also wir haben auch immer noch die gemeinsame Wohnung, weil ich noch auf Wohnungssuche bin. Das heißt, ihr wohnt auch zusammen in der Wohnung? Nein, ich bin jetzt bei Freunden untergekommen, jetzt die Monate, und bin nur ab und zu mal da, um meine Sachen zu holen und waschen und ähnliche sowas halt. Aber ihr lauft euch da über den Weg, durchaus. Also ich habe, seitdem ich das rausgefunden habe, hatte ich jetzt 2 Wochen komplett sie gemieden. Und heute habe ich sie das erste Mal, wiedergesehen, heute. Und also Erik, natürlich musst du ihr das sagen. Ja. Allein schon für deine Seelenhygiene, sag ich mal so. Du bist dann ja offensichtlich da nach Striche und Faden belogen und betrogen worden in der letzten Zeit. Ja. Wahrscheinlich. Wir wissen ja nicht, wie lange sie es gemacht hat, aber dass sie es gemacht hat und wenn es auch nur ein paar Wochen oder ein paar Monate wäre, ist schon schlimm genug. Den ersten Forenbericht, den ich gelesen habe, der war Januar 2009, also... Ah ja, also... Das ist dann ja schon fast Anfang der Beziehung gewesen. Hast du Angst, ihr das zu sagen? Ja, schon. Vor was hast du Angst? Das hört sich jetzt zwar vielleicht blöd an, also ich habe sie heute wieder getroffen und ich fühle mich trotz all dem, was sie mir angetan hat, immer noch irgendwie zu ihr hingezogen. Also sie war meine erste Freundin, meine erste große Liebe. Ich habe immer ihr alles Mögliche, also ich habe ihr wirklich alles vertraut. Ich habe ihr alles, ich weiß es nicht. Trotzdem, wovor was hast du Angst? Ich weiß nicht, wie sie dann darauf reagiert und was sie dann, also... Du hast die Sorge, dass sie dann endgültig die Tür zuknallt? Ja, aber... was ja gut wäre. Das ist halt, ja, das ist halt so, ich bin hin und her gerissen, wie ich, das ist halt ziemlich schwierig. Was ich noch sagen könnte, also sie ist halt nicht ein Deutsche, sie, mit das Land muss ich jetzt ja auch nicht unbedingt sagen, ich war auch mal bei ihren Eltern zu Hause, also es war schon richtig eine richtig feste Beziehung. Wir haben dann bei ihren Eltern auch gewohnt und ihre Eltern haben so ein falsches Bild von ihr und... Ja, das kannst du ihr zum Beispiel auch mal sagen. Ja, also ihre Eltern hatten noch nicht mal, also ich war der erste Junge, der bei ihr zu Hause zu Besuch war und die Eltern haben auch immer gesagt, ja du bist was ganz Besonderes, das ist der erste Junge und so weiter. Erik, ich würde jetzt mal mir so die Sentimentalitäten aus dem Kopf verbieten. Ja. Von wegen erste Freundin war toll und große Liebe. Du bist richtig belogen und betrogen worden. Aufs Übelste, finde ich. Ja. Da hat man, gut, deine Rumschnüffelei ist natürlich auch schlimm, aber das, was sie da gemacht hat, ist schlimmer, finde ich. So, da hast du das Recht auf deiner Seite und wenn sie dann endgültig oder vor Wut die Tür zuschlägt, dann ist es gut so. Vielleicht versucht sie sich aber auch zu erklären und vielleicht steckt da noch was ganz anderes hinter, was ja auch wiederum für dich interessant ist. Also du musst es sagen, du musst es klar sagen. Ja, also es war halt schon, also das war auch alles schon mit Wut verbunden. Also ich war halt zwei Jahre meiner Zeit, wo ich eigentlich dachte, ich war die ganze Zeit glücklich und sie kommt dann abends nach Hause und gibt mir einen Kuss irgendwie und dann weiß ich nicht, was sie vorher gemacht hat. Also, kam sie von der Arbeit. Richtig, und das hat mir richtig dann irgendwie... also Kotzreiz sozusagen. Ich weiß nicht, das kann man nicht beschreiben, wie man da... Na Erik, ich glaube, das kann jeder erst nachvollziehen, wer sich in deine Lage versetzt. Wenn man rauskriegt, dass die Freundin, die Ex-Freundin als Prostituierte arbeitet und sie das nicht gesagt hat, ist man natürlich extrem sauer und extrem verletzt. So. Am liebsten würde ich das auch so versuchen, dass irgendwie, weil ihre Eltern machen ihr Studium, also bezahlen ihr Studium und hin und her und sie geht ja noch nicht mal richtig zum Studium. Also das kann ich auch nochmal ganz kurz anfügen. Also ihr Studium habe ich sozusagen immer gemacht. Also ich habe ihre Hausarbeiten geschrieben, ich habe mich um alles gekümmert und... Ja, Schluss aus, reden. Und ob du den Eltern, ich weiß, das britzelt dir unter den Fingern, den Eltern auch noch Bescheid zu geben. Aber die Eltern sind wirklich nette Menschen. Okay, also das musst du mal überlegen. Jetzt geht's erstmal um dich und damit du für dich und dein Leben da ein bisschen reinen Tisch machst. Ob du dann die moralische Verantwortung empfindest, die Eltern noch zu informieren, das musst du dann entscheiden. Jetzt führst du erstmal ein Gespräch mit ihr. Okay? Ja. Ja, kein Aber mehr. Kein Aber. Du bist großartig vorbereiten? Nein, oder? Nein, das nächste Mal, wenn du sie siehst, sofort raus damit. Ich habe übrigens das und das rausgekriegt. Bitte beziehe Stellung. So macht man das. Ja, weil ich weiß, dass sie jetzt an diesem Wochenende auch wieder bis Montag dort wieder arbeitet. Mhm. Also ich weiß die Adresse und alles. Ja, also nicht dahin fahren. Das machst du in der Wohnung. Ja, das hatte ich auch zuerst gedacht, dass ich einfach da vorbeischaue. Nein, nicht dahin. Nein. Das machst du in der Wohnung so ganz klar und direkt, okay? Ja. So. Erik, dann wünsche ich, da musst du jetzt durch, das musst du machen. Ja. Alles Gute. Ja, vielen Dank, Domian, für deinen Hinweis und du machst eine super Sendung und Dankeschön. Mach bitte weiter so. Dankeschön, tschüss Erik. Ja, tschüss. Tschüss. Hier ist Ali. Ali ist 39, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ali, um was geht's? Es geht hier um eine Erpressung. Und zwar, also wie gesagt, ich bin 39 Jahre alt. Ursprünglich bin ich ein Türke, komme ich aus der Türkei. Also und ich möchte zuerst mal sagen, dass meine Deutschkenntnisse nicht so gut sind. Doch, klingt aber sehr gut schon. Ja, das ist schön. Ich habe eine 19-jährige Tochter und das, was ich jetzt erzählen werde, ist vor ein Jahr, ungefähr vor ein Jahr passiert. Ja. Bin selbstständig und meine Tochter hatte einen Freund gehabt. Mhm. Aber ich kannte den Freund nicht. So. Einen Deutschen oder einen türkischstämmigen? Einen Deutschen. Einen Deutschen, ja. Einen Deutschen, so. Also, Deutsch, Polnisch, ich weiß es nicht so ganz genau. Ja. So. Also der hat gesagt, dass der ein Deutscher ist. Irgendwann mal bin ich in meinem Büro, mein Papierkram wollte ich erledigen und dann kommt derjenige angeklopft rein, sagt er so und so, ich bin der Ex-Freund von ihrer Tochter. Der Ex-Freund? Der Ex-Freund. Der hat wohl vorher, bevor der da hingekommen ist, vor ein paar Tagen Schluss mit meiner Tochter gemacht. Mhm. So. Sag ich ja. Und dann sagt er mir, ja, ich habe so und so Bilder, nackte Fotos von ihrer Tochter. Sag ich, und jetzt? Ich möchte 500.000 Euro von dir haben. Ich habe das als zuerst als eine halbe Million Euro? Ja. Eine 500.000 Euro wollte er haben. So. Um was nicht zu tun? Damit der die Bilder, der hat zuerst angefangen, so ich war natürlich schockiert, so sag ich, und dann, so, und der am Erzählen, ja, wenn du mir die 500.000 Euro nicht zahlst, mache ich daraus Poster, häng dir das vor deine Läden auf, häng dir das vor die Haustür auf und anschließend kommen diese Videos oder Bilder ins Internet. So. Gibt es auch Videos? Ja, das soll ja auch, das, was der mir gezeigt hat, die Bilder, das soll ja von einem Video stammen. Mhm. Und dieses Video, die Aufnahme, hat der heimlich gemacht, ohne dass meine Tochter davon irgendwas weiß. Das heißt, du hast dann mit deiner Tochter darüber gesprochen? Ja, natürlich. Mhm. Nicht im ersten Tag, wo der bei mir war, da habe ich mit meiner Tochter überhaupt gar nichts gesprochen. Wie hast du denn eigentlich auf den reagiert, auf diese wahnsinnige Forderung? Also meine Vergangenheit ist sowieso nicht sauber, möchte ich hier mal zuerst mal erwähnen. Mhm. Also ich war auch im Gefängnis 2 Jahre lang und danach habe ich den richtigen Weg gewählt. Und was für ein Geschäft hast du denn heute? Also ich habe 4 Klamottenläden und gleichzeitig bin ich Textilgroßhändler. Ah ja, also da ist auch schon was zu holen, könnte man von außen meinen bei dir. Also gut laufende Klamottenläden habe ich. So, jetzt nochmal die Frage, wie hast du reagiert auf ihn? Ja, ich habe einfach nur zugehört. Der kam einfach so professionell rein. Mhm. Der hat angeklopft, wie gesagt, hat sich hingesetzt. Ich habe ihm sogar Kaffee angeboten. Mhm. Der meinte, wenn du zur Polizei gehst, wie gesagt, ich nehme den in meinen Kopf, ja, der macht nicht mehr Witze. Mhm. Ging da alles. Also, und dann, wenn du zur Polizei gehst, die Dinger sind sowieso nicht bei mir zu Hause, meinte er. Die Polizei, der war sowas von professionell, der hat mich sowas von umgekriegt. Du hast also gar nicht groß reagieren können bei dem ersten Besuch. Am Anfang, ja klar. Ich erzähle die Geschichte ganz kurz mal. So, der meinte, wenn du zur Polizei gehst, ich rechne auch damit, sagt er, aber dann hast du verloren. Und zwar, die Dinger sind nicht bei mir zu Hause, sondern woanders. Aber dafür werde ich das alles tun, was ich dir eben gesagt habe, meinte er. Also Poster daraus machen und überall hinhängen von meinen Läden irgendwo oder dann ins Internet reinstellen. Genau. Und ich habe dem Jungen einfach gesagt, hör mal Junge, lass dich nie mehr wieder hier blicken. Ja. Ja? So, das war jetzt genau vor einem Jahr, sagst du? Ja, so ungefähr. So, was ist jetzt in diesem Jahr passiert? Wie ist der Stand heute? Wie ist der Stand heute? Ich habe dem 200.000 Euro gegeben. Nein. Ja. Du hast ihm 200.000 Euro gegeben? Genau. Wie macht man sowas? Bar über Übergabe irgendwo oder wie? Ja, genau. Und was hat er dir dafür gegeben? Er hat mir nichts dafür gegeben. Wieso machst du sowas? Wieso mache ich sowas? Ich konnte es einfach nicht riskieren. Der Junge war einfach, wie gesagt, mit allem vorbereitet irgendwie. Der war geil, notgeil auf Geld irgendwie, keine Ahnung. Der wollte, ich weiß nicht, was der für Probleme hatte oder keine Ahnung. Wie gesagt, wenn ich zur Polizei gegangen wäre, okay, aber hätte du kannst er die Dinge aufgehangen. Und wenn das wirklich was noch sehr schlimm ist, wenn das irgendwie im Netz drin ist, okay, aber du hast doch nie, okay, klar, aber du hast doch bei solchen Leuten nie die Gewissheit, dass sie dir irgendwann das Originalmaterial in die Hand geben. Es geht sich nicht darum, sondern der kann die originalen Dinge trotzdem mir in die Hand drücken und trotzdem auch Kopien davon haben. Eben, zum Beispiel. Also ja, du bist ja endlos. Du bist ob ja ich jetzt die Dinger in der Hand habe oder auch nicht. Ja, aber du bist ja endlos erpressbar dann. Nein, nein. Also wie gesagt, ich habe den an dem Tag nach Hause geschickt, also rausgeschickt und daraufhin hat der ein Poster, nur einen einzigen Poster vor meiner Haustür. Genau, vor meiner Haustür aufgehangen. Ich gehe raus, ich gucke nach hinten. Aus Glück gucke ich nach hinten. Hm. Morgens 7 Uhr war das, hängt da ein Nacktfoto von meiner Tochter. Hm. Ich war natürlich sofort abgerissen. Ich dachte, gut, mit dem kann man wirklich nicht scherzen. Und danach erst habe ich mit meiner Tochter geredet, das so und so und so. Ja. So, jetzt hast du dem 200.000 Euro gegeben. Ja. Gibt er sich denn mit 200.000 Euro zufrieden? Der wollte doch mehr haben. Ich habe natürlich gesagt, hör mal, ich habe nicht mehr. Der hat mich nach dieser Aktion nach 2 Tagen angerufen. Hat gesagt, ich möchte bei dir vorbei. Habe ich gesagt, okay, komm vorbei. So. Ach, ich habe gesagt, hör mal, Junge, so und so. Ich habe keine 500.000 Euro. Ich habe halt runtergehandelt bis zu 200.000 Euro. Mhm. Habe ich gesagt, kommst du morgen da und dahin in ein Café. Der Junge hatte auch Angst natürlich. Mhm. Und der meinte auch, dass der sich in ein Café sich mit mir treffen möchte und die Übergabe soll da stattfinden. Wann hat diese Übergabe stattgefunden? Vor einem Jahr, das passiert innerhalb einer Woche. Achso, das ging alles ganz schnell hintereinander. Innerhalb einer Woche. Und du hast jetzt in diesem vergangenen Jahr nichts mehr von ihm gehört? Nichts mehr von ihm gehört, aber wo ich die Übergabe gemacht habe, habe ich gesagt, wenn ich noch einmal von dir was höre oder wenn du das wirklich machst, was du da gesagt hast, oder wenn du mich noch einmal erpressen tust oder irgendetwas, habe ich gesagt, ich gehe nicht zur Polizei. Du gehst nicht zur Polizei? Ich gehe nicht zur Polizei. Und der hat es schon verstanden. Als Vater, wie gesagt, vorher hatte ich nie dieses Vatergefühl. Ich bin ein Mensch gewesen, ich bin ständig unterwegs. Bin jetzt auch gerade im Auto, ich habe irgendwo geparkt. Geschäftlich bin ich jetzt unterwegs. Mhm. Also ich habe jetzt Feierabend, ich war in den Läden, also habe die Kasse gemacht und fahre jetzt nach Hause. Aber ich war nie für meine Tochter da. Das ist es. Also du hast das quasi auch ein bisschen aus schlechtem Gewissen deiner Tochter gegenüber gemacht, um für sie etwas zu tun jetzt? Ja, nicht nur für sie, also für unsere Familie, für meine Familie habe ich das getan. Wenn die Dinger wirklich im Netz oder wirklich, wenn irgendwo Postern von meiner Tochter hängen würden, würde meine Tochter sich vielleicht umbringen. Also die hat dann keine Zukunft mehr. Weiß deine Tochter von der Geldübergabe? Ja, natürlich. Was sagt sie dazu? Was soll sie sagen? Die sagt nichts. Die heult nur rum, sobald das Thema eröffnet wird. Hm. Hast du diese 200.000 Euro denn relativ locker flüssig machen können? Oder ist es für dich auch eine große Problem? Ja, das ist es ja. Ich habe die Möglichkeit gehabt, das zu zahlen. Und also wenn man wirklich keine Möglichkeit hat, muss man ja irgendwie zur Polizei gehen. Und das halt riskieren, geht ja sonst nicht anders. Wie, jetzt ist ein Jahr vergangen, wie beurteilst du denn die ganze Geschichte jetzt im Nachhinein? Hast du dich richtig verhalten? Wie beurteile ich die Geschichte im Nachhinein? Das ist eine sehr gute Frage, deswegen rufe ich dich auch hier an. Habe ich dich auch hier angerufen? Wie habe ich denn die Sache? Also nach meiner Meinung, einerseits habe ich richtig gemacht, einerseits habe ich falsch gemacht. Falsch ist, so, ich musste eigentlich zur Polizei gehen. Finde ich auch, ja. Ja. Und man sollte keinem... Was natürlich richtig ist, aber was ist, wenn... Der hat ja schon vorausgesagt, die Dinger befinden sich nicht bei mir zu Hause, sondern woanders. So. Mhm. Die Polizei nimmt den für, sagen wir mal, ich habe davon keine Ahnung, für 2 Tage fest und danach die durchsuchen die Wohnung von ihm und dann finden die nichts und danach ist er ja auch wieder auf freien Füßen. So. Und dann hingen die Bilder oder diese Videos im Netz irgendwo. Was sind das denn? Diese Bilder, sind diese Bilder reine Nacktfotos oder pornografische Fotos? Pornografische. Also, das Video dann auch, die Videos auch? Diesen Video habe ich überhaupt gar nicht gesehen, ich konnte mir das gar nicht angucken. Mhm. Ich habe das auch vernichtet. Also ich bin auch sehr... Hier ist ein Vater, der wirklich die Hände waren einfach gebunden. Ja. So. Einerseits. Aber ich sagte, ich finde, dass man eine Erpressung niemals nachgeben darf. grundsätzlich mal. Ich finde, sowas gehört immer in die Hände der Polizei. Mit allen Risiken, die da verbunden sind. Aber du weißt auch gar nicht, was die Polizei für Kniffs und Tricks hat, solchen Leuten auch auf die Spur zu kommen. Klar, muss man die Tochter mit einbinden. Die hätte auch psychologisch betreut werden müssen. Und dann, hält man vielleicht auch das eine oder andere alberne Plakat mal aus, was irgendwo hängt, dann ist es auch gut. Und das Netz ist voller Tausender von Pornos. Wäre das dann wahrscheinlich auch verkraftbar gewesen. Aber nun ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist. Das ist deine Entscheidung gewesen. Das ist meine Entscheidung gewesen und ich denke auch, wie gesagt, einerseits ich hätte zur Polizei gehen müssen, aber einerseits denke ich, nee, das hätte ich nicht riskieren sollen. Also ich habe das richtig gemacht und ich habe es nicht riskiert. Und was ich noch sagen wollte, also als in dem Moment als Papa, als Vater, kann man wirklich zu einem Mörder werden. Ich habe mir wirklich nicht nur polizeilich irgendwelche Sachen überlegt, verstehen Sie mich nicht falsch. Mhm. Sondern ich dachte mir, die 200.000 gebe ich woanders aus und die Sache hat sich wirklich. Ich will dir sagen, Ali, ich bin hochfroh, dass das nicht passiert ist, was du da gedacht hast. Nein, um Gottes Willen. Denn das ist ja nun wirklich ist nicht wert und das kann nicht sein. Ja. Man kann nicht zu so einem Menschen werden. So im schlimmsten Falle gehst du zur Polizei oder du zahlst die 200.000 oder die halbe Million als Scheißegal. So, ich würde trotzdem sagen, würde sich so etwas wiederholen, gehst du bitte zur Polizei. Sowieso. So, Ali. Jetzt wünsche ich weiterhin gute Fahrt. Du bist mit dem Auto unterwegs, sagst du? Ja, genau. Also, und deine Tochter hat sich aber wieder so einigermaßen berappelt oder braucht sie vielleicht, möchtest du von uns noch ein paar Tipps haben, von meinem Psychologen vielleicht? Für mich oder? Für die Tochter. Für die Tochter, die ist gerade, also die ist bei einer Dann ist sie in guten Händen. Behandlung. Dann ist alles gut. Ali, auf dass das nie wieder vorkommt, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Gute und ich möchte noch hier sagen, dass du eine sehr gute, sehr schöne Sendung machst. Danke, ich danke dir vielmals. Das geht vielen Leuten weiter. Dankeschön. Tschüss, Ali. Ja, danke. Tschüss. Hier ist die Marie und die Marie ist 59. Guten Morgen, Marie. Hallo, Domian. Hallo, Marie. Und was geht's bei dir? Ich bin sehr verzweifelt, Domian. Und zwar habe ich einen Sohn, der schon seit 15 Jahren Alkoholiker ist. Und jetzt waren wir letztes Jahr im Mai ist er 40 geworden. Da sind mein Mann und ich hingefahren. Mhm. Und da hat er sich schon nicht mehr so wohl gefühlt. Er hatte ein paar Wochen vorher, ist er im Bad zusammengefallen und war kurz bewusstlos. Blut kam aus den Nasen und aus Mund. Mhm. Und die Freundin hat ihn gefunden und er hat sich geweigert, zum Arzt zu gehen. Ja. Und er hat sich aber nie mehr richtig von dem Schlag erholt, hat er immer gesagt. Ja. Wir haben dann telefoniert und seit Weihnachten, jetzt vor Weihnachten, geht es ihm so schlecht, dass er nur noch gebrochen hat, keinen Appetit hat und sehr viel abgenommen hat, aber einen ganz dicken Bauch bekommen hat. Der ist so dick wie eine Frau im 9. Monat. Er hat Schmerzen, er kann kaum noch laufen. Er liegt nur in so einem kleinen Zimmerchen bei der Freundin, Tag und Nacht, interessiert sich für nichts mehr. Trinkt er denn auch noch? Ja, Wein. Er trinkt noch Wein, er kann auch nicht mehr so viel trinken. Wir telefonieren und ich sage, wir kommen runter, ich mache alles, komm, lass uns zum Arzt gehen. Er weigert sich, er nimmt keine Hilfe an. Die Freundin sagt, geh zum Arzt, ich kann das nicht mehr mit an. Nein, er geht nicht. Jetzt sind wir heute Morgen, mein Mann und ich, hingefahren, ohne ihm das zu sagen, weil er hat zu mir gesagt, ich soll nicht kommen. Mhm. Aber ich habe es nicht mehr ausgehalten. Mhm. Ich bin vor Sorgen, ich bin schon richtig depressiv gewesen zu Hause und ich musste weg. Jetzt sind wir hergefahren. Ich habe ihn nicht gleich so bequatscht, aber ich war erschrocken, er lag im Zimmer, dunkel, hat geschlafen und er liegt da drin Tag und Nacht und wir sind gekommen, ich habe ihn nicht wiedererkannt. Er sieht innerhalb diesen 9 Monaten so verändert aus. Mhm. Er ist nicht mehr der Junge, den ich habe. Das ist nicht mehr die Augen, die sind so kalt, keine Gesichtszüge mehr. Er liegt da nur und hat so ein ganz, er lässt auch kaum mit sich reden. Mhm. Und wenn ich anfange von Arzt gehen, das will er nicht hören. Ich nerve ihn damit, er will es einfach nicht hören. Marie, nochmal eine Frage zum Alkohol. Du sagtest gerade, im Moment trinkt er nur noch Wein. Wein, er sagt, er kann nicht mehr so viel trinken. Und früher hat er wahrscheinlich dann auch härtere Sachen getrunken. Ganz, ganz viel. Er hat mit so 2 Flaschen Wodka am Tag getrunken, plus Bier. Wie viel Wein trinkt er denn heute noch? Ich schätze Zwei Pack. Ja. Und wer besorgt ihm den Wein? Die Freundin. Warum tut die das? Ja, er sagt, er schafft es nicht ohne. Er braucht das. Sie bringt es einfach, sie holt es. Du und dein Mann haben heute auf ihn eingeredet, doch ins Krankenhaus zu gehen. Und er weigert sich konstant dagegen. Ja. Ist sie dem klar, dass er sterben wird zu Hause? Ich habe ihm das so auch gesagt, weil ich nicht mehr weiter wusste. Ich habe gesagt, du wirst sterben, wenn du nicht gehst. Und er sagt, naja, wenn es im Schlaf passiert, ist es eh. Was ist das Leben? Ist eh alles nix, sagte. Das ist natürlich für Eltern und für dich als Mutter eine furchtbare Antwort. Das kann's nicht sein. Er hat mich angerufen vor 3 Wochen zu Hause. Ich musste ihm schwören, dass ich ihn hier beerdigen lasse, wo er wohnt und nicht wo er geboren ist. Ich musste ihm schwören, dass ich ihn hier beerdigen lasse und dass ich alles... Mhm. Ich kann damit nicht umgehen. Das heißt, ihr steht der Situation völlig hilflos gegenüber. Richtig. Und die Freundin, wie was sagt die? Für die muss es doch auch, die sieht es ja nur jeden Tag, Stunde für Stunde. Ja. Was sagt die? Ja, sie sagt auch, ich sag schon nicht mehr jeden Tag, jeden zweiten Tag sage ich, komm, hol Hilfe. Und ihren Bruder kommt, er will ihn hinfahren. Und jede bemüht sich um ihn, aber er lehnt jede Hilfe ab. Und er ist auch so geworden. Der kommt mir vor, als hätte Depression. Der ist so richtig komisch geworden. War denn mal ein Arzt oder ein Hausarzt zu Hause? Nee. Komisch, warum hat die Freundin nicht mal einen Arzt angerufen, dass er sich das mal angucken soll? Und vielleicht hat ein Arzt eher Zugang zu ihm, wenn der im Krankenzimmer steht und mit ihm spricht. Weil er das nicht möchte. Er will es nicht. Definitiv nicht, nein. Und ich habe einfach Angst, dass er mir stirbt. Er sieht so schlimm aus und er hat auch Schmerzen, er kriegt auch kaum Luft. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir hatten gestern einen ähnlichen Fall hier in der Sendung und da haben wir uns darüber unterhalten, ob man in solchen akuten Fällen, wenn höchste Lebensgefahr droht, und das scheint ja in dem Fall deines Sohnes zu sein, ob man jemanden zwangseinweisen kann. Richtig. Das müsste aber dann am besten deine Schwiegertochter, also die Freundin von ihm, mit dem behandelnden Hausarzt so schnell wie möglich mal besprechen und die Situation klären. Jetzt war er aber schon über ein Jahr nicht bei dem Arzt, bei dem Hausarzt. Aber dieser Hausarzt kennt ihn schon. Kennt ihn ja von vorher, ja. Also das wäre auf jeden Fall ein Schritt. Kennst du den auch, den Hausarzt? Nein. Aber der Arzt wollte ihn schon vor einem Jahr, da war er bei ihm, weil er ganz offene Beine hatte und er hat gesagt, dass sie noch leben. Der wollte ihn gleich einweisen und selbst da ist er nicht gegangen. Letztendlich scheint das aber wirklich so ein Fall auch zu sein, wo man wahrscheinlich auch gar nichts groß machen kann, weil er es definitiv nicht will. Er hat abgeschlossen mit seinem Leben und er will sterben. Das heißt das, so wie du es mir schilderst. Das ist natürlich für dich ganz furchtbar. Das kann ich da nicht zulassen. Ich kann doch nicht, das geht auch nicht. Das geht auch gar nicht. Ich habe ihm immer mal, wir haben mal davor geredet, wenn ich hier war, weil wir haben uns nicht so oft gesehen, weil es ist 600 Kilometer weit weg von unserem Wohnort, wo er wohnt. Ach so weit wohnt ihr auseinander? Ja. Ach so. Und jetzt sind wir heute Morgen hierher gefahren. Also ihr seid jetzt, du bist jetzt gerade in dem Ort, ich bin in dem Ort, aber in Ferienwohnung. In der Ferienwohnung. Mit meinem Mann, ja. Ja, dann berate das doch morgen mal mit der Freundin. Und geh du doch zusammen mit der Freundin morgen zu dem Arzt, zu dem Hausarzt. Ja. Und besprecht mit dem Hausarzt die Situation und ich bin sicher, dass er eine Lösung finden wird für so eine extreme Notlage. Du musst ja, ich kann auch verstehen, in deiner Situation, dass man natürlich alles Menschenmögliche machen möchte, um den Sohn zu retten. Ja, es geht doch nicht, der kann doch nicht. Vielleicht ist der Sohn gar nicht mehr zurechnungsfähig und kann das gar nicht mehr eigenständig entscheiden. Dann, ja, der kommt mir so komisch vor. So, und dann kann man nämlich so eine Zwangseinweisung kann man dann bewerkstelligen. Also unternehmt morgen was, geht zu dem Arzt und bringt was, versucht was auf den Weg zu bringen. Wenn das mit dem Arzt nicht geht, kann man auch einen Notarzt rufen. Das geht auch. Ja, das haben wir doch auch machen wollen, aber er weist es auch ab. Den wollte ich heute rufen. Nein, er will nicht. Nein, da musst du ihn nicht fragen vorher. Dann muss man ihn vor verendete Tatsachen stellen. Aha. Und er hat aber gesagt, wenn ich das mache, dann bin ich für ihn gestorben. Da will er mit mir nichts mehr zu tun haben. Aber vielleicht kann man ihn wirklich gar nicht mehr im Moment so ernst nehmen und so einordnen. Man weiß ja gar nicht, was mit ihm los ist. Du schilderst den Zustand ja als sehr bedenklich und sehr schwierig. Ja. Geht morgen erstmal zu dem Hausarzt. Der kennt den Fall und der kann das besser beurteilen. Und der wird euch weiterempfehlen, was zu tun dann dringend nötig ist. Ja. Dennoch, das habe ich jetzt so von meinem Wissen her gesagt, dennoch möchte ich, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen, aus dem vom Hintergrund her. Vielleicht hat mein Psychologe auch noch eine Idee. Okay? Ja, das wäre schön. Das machen wir sehr gerne, Marie. Das wäre schön. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Vielen Dank, Domian. Sehr gerne. Tschüss. Danke, tschüss. So, meine Lieben, 1:45 Uhr haben wir. Und ich bin verbunden mit Nicole und Nicole ist 35. Guten Morgen, Nicole. Hallo. Hallo, Nicole. Hallo. So, Nicole, über was reden wir? Ja, über meine Mutter. Was ist los? Beziehungsweise über meine Eltern. Meine Mutter ist dement, seit zwei Jahren. Wie alt ist die Mutter? Ja, 70. Mhm. Ja, und ich hatte keine gute Kindheit. Was heißt das? Muss ich ehrlich sagen. Was heißt das? War scheiße. Mhm. Also mein Vater hatte meine Mutter geschlagen, vergewaltigt, etc. Und bist du Einzelkind? Nein, ich habe 6 Geschwister. 6 Geschwister? Mhm, ja. Also der Vater war sehr brutal? Ja, auf jeden Fall. Und wie war die Mutter? Meine Mutter war eigentlich immer ganz nett, lieb. Also hast du die Liebe, wenn, dann über die Mutter erfahren und nie über den Vater? Ich denke schon. Mhm. Niemals über meinen Vater. Mein Vater war immer mehr... Nein, der war am Arbeiten, der war immer am Arbeiten und hat auch immer alles gemacht, getan, etc. Aber hat dein Vater dir auch Gewalt angetan? Das kann ich nicht so beantworten. Weil das weiß ich nicht. Aber du kannst dich auch erinnern, ob er dich zum Beispiel geschlagen hat als Kind und Jugend. Geschlagen hat er mich schon. Das schon. Wo ich 18 war, da hat er mir mal eine Ohrfeige verpasst, die werde ich bis heute nicht vergessen. Mhm. Und ich weiß auch, dass der meine Geschwister misshandelt hat. Misshandelt im sexuellen Sinne? Ja. Und das kannst du bei dir nicht sagen, du weißt das nicht? Nee, das kann ich nicht sagen. Mhm. Lebt dein Vater noch? Ja. Ja, der lebt noch. Leben die beiden zusammen? Ja, ja. Und der kümmert sich darum. Und die Mutter ist schwer dement erkrankt, seit 2 Jahren, ja, sagst du? Mhm. Die hat diverse Schlaganfälle gehabt und ist jetzt dement. Mhm. Mhm. Was ist jetzt konkret der Grund deines Anrufes, Nicole? Ich bin traurig. Also ich habe heute auch mit meinem Vater telefoniert und der hat gesagt, der hat keine Kinder mehr, der findet uns alle scheiße. Der hat nur eine Tochter noch und das ist diejenige, die jetzt die Älteste halt. Die Älteste. Mhm. Warum sagt er, er hat keine Kinder mehr? Ja, das weiß ich nicht. Besuchst Dabei du denn? Dabei war ich immer da. Du besuchst die Eltern schon regelmäßig? Ich bin eigentlich immer da. Was heißt immer da? Jeden Tag da? Nein, nicht jeden Tag. Ich versuche eigentlich immer da zu sein, wie ich das kann. Hm. Wie weit wohnt ihr denn auseinander? Nicht fern. Überhaupt nicht fern. Hm. Ich bin extra hingezogen deswegen. Ja. Weil meine Mutter ja dann krank geworden ist. Und trotzdem sagt er, das reicht ihm nicht aus. Ja. Hm. Obwohl du... Wie oft sagen wir, ein, zweimal in der Woche da bist? Ich denke mal schon. Ja. Mhm. Und ich rufe immer da an. Mhm. Also fühlst du dich sehr ungerecht behandelt? Oh, ich denke, ja. Deine Mutter ist seit 2 Jahren dement. Wie war denn das vorher, die Jahre davor? Boah, die war sowas von stark und alles. Und meine Mutter war einfach klasse. Wie war da, und wie war da das Verhältnis zwischen dir und den Eltern? Toll. Hm. Absolut toll. Wie erklärst du dir das denn, dass er jetzt dann plötzlich so redet? Kann ich nicht beschreiben. Ich meine, der trinkt auch viel. Mhm. Vielleicht deswegen. Aber dein Verhältnis muss doch eigentlich zu dem Vater dann aufgrund der Vergangenheit eigentlich dann zeitlebens doch schlecht gewesen sein. Das Verhältnis war eigentlich immer gut. Mhm. Also zu mir auf jeden Fall immer. Und er hat die anderen Geschwister auch ausgestoßen jetzt, nur die eine ältere Schwester nicht. Genau. Was meinen denn die anderen, was der Grund ist? Also die andere Schwester sagte auch, ich soll mich nicht darum kümmern, weil meine Eltern früher auch nicht so gut waren. Was meinen denn die anderen Geschwister, warum er jetzt so reagiert? Weil der getrunken hatte. Hm. So, und wie willst du dich jetzt weiter verhalten? Ich kann das nicht sagen. Bitte? Ich kann das nicht sagen. Ich fühle mich nur schlimm. Mhm. Also, was passiert denn, wenn du jetzt wieder hinfahren würdest in den nächsten Tagen? Was ist dann? Da hätte ich Angst, dass er mich schlagen würde oder so. Mhm. Bist du verheiratet? Ich bin verheiratet mit einer Frau. Ja. Aber schon lange getrennt. Ach so. Weil ich wollte nur darauf hinaus, wenn du jemanden mitnimmst, wenn du hinfährst. Ich habe eine gute Freundin, ja. Mhm. Ich sage mal vor, Nicole, das ist, glaube ich, doch ein sehr kompliziertes Familiengeflecht bei euch. Ich denke schon. Mhm, glaube ich auch. Da möchte ich, dass wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen und das auseinander versuchen, auseinander zu friemeln. Mhm. Das heißt, wir werden dich jetzt im Hintergrund anrufen und es versuchen, da zu lösen und vielleicht eine Idee entwickeln, was du tun könntest in der nächsten Zeit. Okay? Okay. Ja, dann würde ich dich bitten, jetzt aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Alles klar. Okay, Nicole. Bis dann. Tschüss. Danke. Und hier ist Brigitte und Brigitte ist 42. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Brigitte. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist nicht ganz so erfreulich. Mein Vater ist heute Mittag gestorben. Mhm. So, ja. Und ich weiß nicht, wie ich meine Mutter trösten soll. Wie alt ist dein Vater geworden? Mein Vater ist 73 geworden. Ist er plötzlich verstorben? So, eine Lungenembolie. Der ist einfach zusammengebrochen. Die waren noch spazieren. Also plötzlich? Also, völlig plötzlich, ja. Er war so fit, er war so agil, er ist stundenlang Fahrrad gefahren. Er hat in seinem Garten rumgefuhrwerkt. Er war den ganzen Tag, war der fit und munter und es ist so ein dermaßen Schock. Es tut so dermaßen weh. Ich kann das nicht mit Worten beschreiben. Also, wo ist das denn heute passiert? In Frechen. Nein, ich meine, ist das im Haus passiert? Nein, oder? Ach, die waren spazieren. Also draußen im Freien ist es draußen passiert? Draußen im Freien, ja. Meine Mutter hat sich noch die Schuhe am Auto gewechselt und dann ist mein Vater dann wohl da nebenan zusammengebrochen. Mhm. Die hat geistesgegenwärtig reagiert und hat dann den erstbesten Wagen angehalten und dann ist der Notarzt gerufen worden und die haben noch eine Stunde im Krankenhaus gekämpft, aber Es war nichts mehr zu machen. Mhm. Wann hat man dich benachrichtigt? Ja, mein Schwager kam, also meine Schwester wurde schon ins Krankenhaus gerufen, weil meine Mutter sie halt als erstes angegeben hatte und dann ist mein Schwager dann zu mir nach Hause gekommen. Ich saß mit meiner Tochter gerade am Mittagessentisch und... Hast du denn deinen Vater nochmal gesehen? Ja, nicht mehr lebend, nein. Nein, aber du hast ihn tot dann gesehen? Ich habe ihn tot gesehen, ja. Mhm. Und es war so endgültig. Mhm. Aber auch ein einerseits auch ein friedliches Bild. Ich habe also letztes Jahr habe ich eine gute Freundin beim Sterben begleitet und habe sie auch tot gesehen und das war ein sehr viel schrecklicheres Bild. Mhm. Also jetzt innerhalb von kurzer Zeit zweiten toten Menschen, das ist langsam alles ein bisschen viel, muss ich sagen. Wie hat denn dann heute Nachmittag deine Mutter, wie war sie drauf? Wie hat ja, sie die hat im Krankenhaus, hat sie Beruhigungsmedikamente bekommen, mhm. aber sie ist total verzweifelt. Domian, die waren über 50 Jahre verheiratet. Ja, klar. Ja, das ist auch furchtbar. Das ist ein Schock. Es ist, sagen wir so, es ist für ihn ein gnädiger Tod, weil es sehr schnell gegangen ist und ohne Schmerzen. Ja, das auf jeden Fall. Für sie ist es natürlich der Wahnsinnsschock, weil sie sich gar nicht darauf vorbereiten konnte. Ja, und für euch, für die, ja. Wie viele Kinder seid ihr? Wir sind drei Schwestern. Drei Schwestern, ja. Mhm. Wohnt denn, die Mutter wohnt aber in der Nähe von euch? Ja, das ist schon ein Segen. Also, ja. Ich meine, auch wenn sie jetzt weit weg wohnen würde, aber trotzdem. Wo ist sie denn jetzt? Sie ist jetzt zu Hause. Meine Schwester ist heute Nacht bei ihr geblieben. Ja. Ich muss hier morgen früh erstmal mit meiner Tochter, mit meinem Mann alles regeln. Ja. Morgen früh kommt der Bestattungsunternehmer und dann kommt noch das Stärkste. Dann sagt der Bestattungsunternehmer, ich habe dann da halt heute Nachmittag angerufen und dann sagt er, ja, wir brauchen unter anderem Personalausweis. Mhm. Ja, und dann suchen wir seine Sachen durch aus dem Krankenhaus und dann sind seine ganzen Papiere weg, alles ist weg. Ach, wie kommt das? Ja, weiß ich nicht. Ich hab heute schon versucht, ein paar Dinge in die Wege zu leiten. Ich kenne jemanden, der ist Rettungssanitäter, der kennt da ein paar Leute und ja, ich muss morgen früh nochmal im Krankenhaus abklären, ob es denn nicht doch da ist. Und, dann aber er fuhr noch Auto, sagst du, er ne? Er fuhr noch Auto, ja, wie gesagt. Weil er so fit war noch. Super fit, wirklich. Also es kommt so urplötzlich, so ohne jegliches Vorzeichen. Ich meine, mal ein bisschen Rückenschmerzen, hier und da mal ein Reißen. Er hat auch hart in seinem Leben gearbeitet, sehr hart. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist 70. Ja, das ist natürlich wahrscheinlich mit die schwerste Zeit für deine Mutter jetzt, die sie gerade durchsteht. Sie kann sie vom Glück reden, dass sie drei Kinder hat. Und naja, wobei eine Tochter, da ist leider kein Kontakt mehr zu. Naja gut, aber dann sind immer noch zwei Töchter. Aber wir sind da und Was kann man in einer solchen Situation tun? Ja, das ist, also die... Man kann nur für den, der am meisten Schmerzen erleidet, da sein. Und die Zeit gemeinsam verbringen. Und ihr alles Mögliche abnehmen an Erledigungen, die zu erledigen sind. Und einfach ihr zur Seite stehen. Und den Schmerz letztendlich, den kann man niemandem nehmen. Das geht nicht. Du hast ja auch deinen Schmerz. Das ist dein Papa, der gestorben ist. Ja, ja. Das ist ja... Ich habe ihn geliebt. Er war der beste Mensch der Welt. Du bist ja nun in dem Sinne auch keine Unbeteiligte. Ihr seid ja alle Beteiligte. Ja, richtig. Und wenn man seine, das ist natürlich das Glück einer Familie, immerhin seid ihr eine Familie, dass man dann den Schmerz zusammen aushalten muss und ertragen muss. Wie hat der Vater schon mal irgendwie so darüber gesprochen, über den Tod? Weißt du seine Einstellung zum Sterben und Tod? Ich weiß seine Einstellung zu Beerdigungen, aber jetzt so zum Tod, wenn ich ehrlich bin, nicht, nein. Welche Einstellungen hatte er zur Beerdigung? Ja, dass eine Beerdigung, also dass meine Mutter sich jetzt bloß nicht vom Beerdigungsinstitut abzocken lassen soll. Er hätte nicht sein Leben lang dafür gearbeitet, um solche Leute noch reich zu machen. Ja, haben wir jetzt morgen früh dann vor uns. Aber das sind ja natürlich auch so Entscheidungen, die man dann treffen muss. Ja. Und die Gespräche muss man treffen. Und man muss da einen kühlen Kopf behalten und so weiter. Ja. Ja, aber man wird ja auch direkt vom Krankenhaus unter Druck gesetzt. Der muss hier weg und... Ja, Habt ihr denn schon entschieden, ob es eine Erdbestattung wird oder eine Urnenbestattung? Nein, er möchte eingeäschert werden. Eingeäschert. Ja. Und ist das auch der Wunsch der Mutter? Ja, doch. Da, wie gesagt, über diese Dinge haben sie also auch schon zu Lebzeiten gesprochen und auch entschieden. Also das ist schon... Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, dass sie jetzt nicht da steht und überlegt, was hätte er denn gerne gewollt? Richtig. Also du meinst für sie da sein, das ist das. Ja, und ganz viel Zeit mit ihr verbringen. Ja. Und mit ihr über den Papa reden. Das hilft auch, von früher Geschichten erzählen. Einfach viel sprechen und mehr kann man nicht tun. Domian, ich danke dir vielmals. Brigitte. Dass ich mal mit dir reden durfte. Dann wünsche ich dir und deiner Familie von Herzen meine viel Kraft. Meine Eltern waren übrigens Riesenfans von dir. Falls meine Mutter heute Nacht aufgrund Schlaflosigkeit nicht zuhört, grüße ich sie hiermit. Grüße mal sehr herzlich von mir und mein herzlichstes Beileid. Ja gut, alles klar. Ich danke dir. Alles Gute und viel Kraft. Gute Nacht. Nett. Dankeschön, tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik Moritz Güldenring. Morgen ist die Nacht von Freitag auf Samstag und... Ja, die ist frei. Auch wieder frei und offen für alle Themen, die euch interessieren. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen unter 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. In die Mail bitte immer eure Telefonnummer mit reinschreiben und wenn es geht, die Mail nicht zu lang fassen, nicht zu ausführlich schreiben. Dann können die Kollegen im Hintergrund schneller handeln und reagieren. So, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und sag bis morgen. 1 Uhr Radio ist live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.